Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Rotor Radio von Ferdinand Grievert. Immer das Gleiche. In den Kehlen, über den Lippen, in den Zähnen. Atmen, atmen, Kehl sprechen, Lipp sprechen, fortsprechen, zusprechen, sofort sprechen, nicht nachlassen. Unter den Worten, hinter verschlossenen Türen, verschlossenen Zimmern, in verdrossenen Worten, nicht nachlassen und schlafen. Schlafe, mein Prinzchen, ob es weit noch so sicher noch weit, so sei zur Ehr, ob und wie weit und wie lange und wo und wann, wo und wie lange und wo und wo, wann und wann, wie lange, von wann bis wann. Erde, Himmel, Sonne, Meer, vielleicht, kommen, vielleicht. Warten, Ankunft, Abfahrt, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Warten, auf dem Rücken, immer das Gleiche, Rauchen, Trinken, Schlafen, Träumen, immer das Gleiche, Worte, Worte, Stimmen, Worte, Stimmen, Sprache, immer das, Worte, Stimmen, Sprache, Schlaf, das Gleiche, immer das Gleiche, ob Sonne, vielleicht, ob Himmel, ob Mond, ob leicht, vielleicht vergessen, ob locker, ob mit, ob ohne, vielleicht auch nicht, vielleicht auch doch, wann, wer, wenn, Erinnerungen, vielleicht auch früher, ob er, rau, fein, zart, grob, er, wild, sanft, smart, er kommt, ob er kommt, ob Blicke, ob Schultern, Blicke, sehen, Namen, hören, Namen, fühlen, Blicke, Lauschen, Namen, Schmecken, Gesten, Namen, Wolfscham verwirrt mich, stark in Spott, bleib Gott, bleib hart, Leib Gott, behüt uns, Chancaprier, vielleicht, Engel, Bengel, Kindertränen, vielleicht, Nacht, vielleicht Geschichten, nach und mehr und Nacht, Nacht, Abend, Mittag, Morgen, Mittag, Mittag, Abend, Nacht, Trinken, rauchen, Schlafen, trinken, Rauchen, schlafen, Träumen, Worte, Sprache, Stimme, Schlaf, Abend, Mittag, Morgen, Mittag, Worte, Sprache, Nacht, Träumen, Schlaf, auf dem Rücken, Warten, Kommen, Schlaf, auf dem Bett, Erde, Himmel, auf dem Boden, Sonne, Meer, Kopf, Bett, Zimmer, Tisch, Sessel, Radio, Miteinander, Miteinander, Kommen, Kommen, Warten, reden, sprechen, sprechen, reden, warten, warten, kommen, er kommt, ob wenn er kommt, wenn er nicht er, kommt, ob der ob Strand, er kommt, ob er noch, ob er, wenn er braun, er kommt, ob er größer, er kommt, ob er blond, ob er schlank, ob sie des Öfteren bei ihm, ob sie ihn besuche, wo sie sich träfen, können sie wir uns nicht einmal wiedersehen, mich bitte vorbeilassen, ob er schlank, ob es weit noch, sicher noch weit sei zur Ehr, ob und wie weit und wie lange und wann wo und wie lange wo und wann wie lange von wann bis wann und wo von wann bis wann und wann von wann bis wann, wann und ob er belebt und ob er Feuer und ob er flach und ob er rau, ob er fein, ob er zart, ob er grob, ob er körnig, ob er weiß, ob er braun, ob das Meer flach, wann Ebbe, wann Flut, ob Sturm, wann Sturm, wie oft Sturm, wie lange Sturm, von wann bis wann Sturm, wie das Wetter, wie im Durchschnitt, ob er wild, ob er sanft, ob er smart, ob er lovely, ob Klippen, ob Lipplablanzungen, ob Spielhöllen, ob vielleicht seicht, ob er mir geschrieben. Man hat vergessen, mich zu benachrichtigen, mir ein Telegramm zu schicken, mir einen Brief zu schicken, mir ein Telegramm zu schicken oder einen Eilbrief oder mich anzurufen. Ja sicher, hat man mich vergessen und nicht vergessen. Vergessen, wenn vergessen lang ist und vergessen summt und aufheult, wenn der Tag, die Nacht, wenn Tag und Nacht hell sind und reden mit Zungen von Feuer? Denke oft an dich, sollte dich vergessen, wenn die Nacht lang ist und wenn der Tag lang ist und Tag und Nacht lang sind, sollte dich vergessen. Vergessen, wenn die Nacht lang, lass mich in Ruhe mit der Nacht und Geruch von Körpern und Geruch von Liebe und Nacht, die aufheult, nie geliebt, summt von Erinnerungen an Liebe, an den Geruch von Liebe und Geruch der Nacht und Traum von hellen Laken, dunklen Haaren. Mach kleine Zicken, komm weh Flickflack, feit der Liebe weit, zur Nacht, zur tagelangen Nacht. Will das denn überhaupt nicht Nacht werden, wir Zeit genug haben? Schließ letzt itzt und endlich nun, haben wir die Nächte für uns, die reden. Wenn reden, wir reden zur Nacht, zur Tagzeit. Nacht schleicht, Tag weicht. Nacht, Mittag, ohne Antwort in die Nacht, die summt von Erinnerungen, die aufheult von Erinnerungen. Die spricht, die redet, die lacht, die weint, die dröhnt, die stöhnt. Die spricht, die redet, die lacht, die weint, die dröhnt, die stöhnt. Die redet, die lacht, die weint, die dröhnt, die stöhnt. Die lacht, die weint, die dröhnt, die stöhnt. Die weint, die dröhnt, die stöhnt, die dröhnt, die stöhnt, die stöhnt. Wenn die Nacht lang ist und niemand da ist, der sie einem verkürzt und man erzählt sich Geschichten und man fällt sich auf den Wecker und findet alles zum Kotzen und keinen, mit dem man schlafen möchte, damit die Nächte endlich kürzer werden, der einem die Nacht kürzt und die Tage, Nächte und die Nächte, Tage und die Tage. Tag, in Ewigkeit, neben mir auf dem Rücken, auf meinem Bett die leeren Zigarettenschachteln, die leeren Flaschen, jetzt und alle Zeit und alle Nacht, wenn der Tag kurz ist und die Nacht, wenn der Tag kurz, unaufhörlich, ununterbrochen, in einer Tour, ohne den andauernd, unauslässlich, ziellos, planlos redet mit Wänden, wenn die Nacht nagt an deinen Erinnerungen, vielleicht auch träumen und träumen und reden. Und reden mit Zungen von Feuer, mit Zungen von Wasser und Stein und rede in die Nacht Sätze und Worte und Ansichten von Worten und Postkarten von Sätzen auf dem Rücken. Auf dem Rücken, trinkend, redend, rauchend, mit der Tür, mit Fenstern, mit Gesichtern, mit Haaren, mit Köpfen, mit Stirnen, mit Schultern in Schultern, Blättern, schlafend. Er kommt, aneinander kommt vorbei in meinem Fenster, Zimmer, auf dem Rücken, wach in meinem Rücken, Zimmer, auf dem Bett, auf dem Rücken, rauche eine Zigarette nach der anderen, Zigarette, auf dem rauche, trinke eine Bett, nach dem anderen, trinke nach dem anderen, nach dem einen, eine nach der anderen, wache in meinem Zimmer, auf dem Bett, auf dem Rücken, rauche eine Zigarette nach der anderen, Zigarette, rauche, trinke eine nach dem anderen, trinke nach dem anderen, zwischen Daumen und wenn der Tag, wenn die Daumen und Zeigefinger befeuchten, Blätter befeuchten, wie kommt man zu Geld? Aus Wassergläsern in Mitternacht rauchen Blättern, Erinnerungen blättern und zugeknöpften, Fantasie eine nach. Und wie es euch gefällt, schön die gute alte Zeit, einmal wahr kommt nimmer, wenn ich schlafen gehe. Zeigefinger trinken, Nacht, wenn das Wörtchen, Blättern in Büchern, Geldscheine zählen, zwischen Daumen, Mitternacht, zwischen und verschlossenen, Fingern in Erwartungen, trinken auf dem Rücken, in einem Notizbuch hinter verschlossenen Erinnerungen, Blättern auf dem Rücken, auf Träumen, mit Fingern, Händen in Schultern, Blättern, auf dem Rücken, trinken, wach und brach neben meinem Bett, jetzt und alle Zeit in Ewigkeit neben mir auf dem Rücken, wach und brach, jetzt und alle Zeit in Ewigkeit, vor sich, für sich, hin und her und hin und hin, jetzt und alle Zeit und alle Nacht. Angetrunken, vielleicht vergeben, vergessen, schenk und gib uns erinnern, erwarten, vergessen, erinnern. Loveless, lovelock and loveliness, oh give us laughter, gib vergessen, gib uns vergessen und doch erinnern. Sprich lauter. Erinnerungen aus Augenblicken, Blicken von Augen. Und Blicken von Lippen, geöffneten Mündern, Lippen, mit geschlossenen Augen, Augen, mit offenen mit Erinnerungen, Augen, Lippen, und ihre und unsere Erinnerungen, und ihre und wir und unsere Erinnerungen, und wir durch und sie, wir in ihn, mit offenen und wir Augen sie, auf dem Rücken, mit offenen rauchend Augen hinter verschlossenen Rücken, Türen, hinter verschlossenen Türen, Erwartungen, Zungen, Zähne, Zähne, Schultern, hinter verschlossenen Haare, Fenstern, Hände, auf dem Rücken, Haut. Die Nacht, die summt von Erinnerungen, ein Ort in die aufheult von Erinnerungen, ein Ort von Hügeln und Erinnerungen und Nächten, von weint, Feuer und Wasser. Nicht müde werden von Erinnerungen und Erwartungen. Von Erinnerungen, von Erwartungen, von Erinnerungen. Nicht rüde werden. Im Kino. Auf dem Rummel. Tolle Nüsse. Schwer was los. Lies nicht so viel. Wer andern eine gräbt, fällt nicht herein. Blinde Mu, 1, 2, 3 du. Ribbe bist Ölde, Sölde, Sibbe de Saar. Ribbe die Rabbe die Knoll. Mensch, toll. Das waren noch Zeiten. zwischen Mitternacht und Mitternacht rauchen, blättern in verschlossenen Hemden und verschlossenen Erinnerungen blättern, Finger fingern in zugeknöpften Erinnerungen und zugeknöpften Erwartungen, auf dem Rücken in einem Notizbuch hinter verschlossenen Erinnerungen blättern, auf dem Rücken auch träumen. Ach Michel, lieber Michel mein, hilf mir wiegen mein Herzepein. Wirst du jetzt gerade verrückt? Ja. Ich flehe an, was du nicht flehst. Ach Gott, ein Zeichen, ach Hardy, eine, nur Hardy eine zu machen. In 3 Tagen, vielleicht auch früher, in 3 oder 2, wer weiß. Und wenn schon morgen, auch früher vielleicht, wer kann's vielleicht wissen, sagen in 3 oder 4. Vielleicht oder in 4 Tagen weit. Der Himmel blau und vielleicht die Sonne. Und die Sonne locker, die Erde. Und die Erde leicht, die Sonne. Vogellachen, nicht mehr, nur eine Geschichte. Und vielleicht... Rauchen, lesen, reden, schlafen, schlafen, vielleicht auch träumen, aber... Schlafen, schlafen, vielleicht... Vielleicht, vielleicht auch nicht, oder vielleicht auch doch. Vielleicht nicht, vielleicht ja, vielleicht, vielleicht, man kann nie wissen, kann man nie. Vielleicht entferne ich mich vom Meer, vielleicht mit jedem Schritt. Vielleicht oder weiterhin Regen, wer weiß. Vielleicht, immer vielleicht scheint die Sonne und Himmel blau und Erde leicht. Wer weiß, kann wissen, hat gewusst und vielleicht auch regnet und vielleicht... Reden, reden. Vielleicht Rauchträumen. Von Geschichten, vergangenen wie zukünftigen Geschichten. Wer zählt die Betten, zählt die Namen, die nächtlich hier zusammenschamen? Angetrunken, rangewunken, die leeren Gesten neben den Betten, nahe dem Speicher, unter den Lippen, unter den verschlossenen Stirn, bei der verschlossenen Stirn, in der verschlossenen Stirn, nachlassen, in der verschlossenen Türen, in verschlossenen Zimmern, nach verdrossenen Worten, nicht nachlassen, und doch, und aber, und aber, und aber, und doch, und doch, weiterhin, weiter, weiter, und doch, und aber, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch, und doch. Erinnerungen, Tagen, Zigaretten, ich, Schritt, Meer, Schlaf, Leeren, Tauben, dem, noch, nicht. Zählen, zusprechen, verschlossenen, jedem, Worten, zu, weiterhin, neben, zuschütten, und, Worte, Worte, Blinden, unter, Speichel, noch, weit, in, den, atmen, vom, in, auf dem Bett wache in meinem Zimmer, und liegt in auf dem Bett Zimmer, auf dem trinkt Rücken, und redet rauche und eine Zigarette und nach der anderen Zimmer, Zigarette, trinkt und rauche, redet hinter verschlossenen Türen, trinke, auf dem Bett wache in meinem Zimmer, auf dem Bett auf dem Rücken, rauche eine Zigarette nach der anderen Zigarette, rauche, trinke eine nach dem anderen, trinke nach dem anderen, nach dem einen, eine nach der anderen, miteinander, miteinander, hinter, verschlossenen, den, fortsprechen, unter, verdrossen, aber, leeren, mehr, nahe, ans, den, doch, vielleicht, und de la arne arg inne ist die Richfalf arm noch Auge. Blicke, Hände, Augen, Schritte. Sprechen, vergessen, kommen, reden, kommen, reden, schlafen, träumen, vergessen, sehen, sehen, tasten, hören, auf Bahnsteigen einschweigen, Bahnsteigkarten, Koffer, Taxi, Koffer, Zug, aussteigen, in 3 Minuten, Weversbrücke, vielleicht versäumen, abspringen, meinen Zug, meine Monatskarte, aus Richtung Braunschweig, Datum, über Münster, Geburtsort, Düsseldorf, Straße, voraussichtlich, Hausnummer, 20 Minuten, Schlossstraße 21, in 3 Tagen, Kaiserstraße 22, einsteigen und die Türen schließen, man kennt das, zurücktreten von der Bahnsteigkante, Abfahrt, Ausfahrt, ab und zu, sich verabschieden von denen, die man mach's gut und Hals- und Beinbruch, liebt von denen, die man hasst, gute Reise, Schalz und Scheinlug, wer träumt denn noch von Liebe, seid nett zueinander, auf Bahnsteigen, Sekundengespräche, Abfahrtszeiten, Sperre, Bahnsteigkarten, Ankunft 11.19 Uhr, Gleis 7, 8 für 10, vergessen, gib einander sehen, ob er Urlaub, warum, ob er, wenn er, ist nicht, sondern sie eine Fremde, was dann ist sicher, und ob der was Strand, ob der Strand, ob die Luft, Muscheln, die wird, ob wann wohl Ebbe das Wetter, und das wann Beste Flut, oder ob nicht sie alleine, ja, ob müsste. Sie alleine oder zu Besuch, ob Strand, wie weit, ob Strand, ob der Ebbe, ob wann sauber, alleine, ob alleine, zum Wand, Platzkarte, Postkarte, Fahrkarte, Schuhstraße, Schlossstraße 21, Kaiserstraße 22, Rathausufer 23, Hauptbahnhof Gleis 7, Ankunft 9.13 Uhr ist meine Lückszahl über Eberbach, Eberbach, Eberbach, Blumenstraße, Corneliusplatz, Balkenried über Bad Sachsa, Herzberg, es Herz stärkt, Nordheim, Bodenfelde der Ehre, Altenbeken, Haltenblecken, Paderborn, Vaterborn, Soest, so ist's, Dortmund, hier Scham. Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn, Bingen, Koblenz, Mainz, Worms, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg. Wecker stellen, Tag, Tag, Nacht, nächtlichlich. Wecker wieder Wecker stellen. Wieder heut wie alle Tage, Jahr für Jahr dahin. Koffer packen, um abzureisen von denen, die man schiebt oder denen, die einem gleichgültig sind. Sei leise, die anderen, statt schläft, schlafen noch, immer noch. Nun fang nicht an zu weinen auf dem Flur mit 17 Blondhautflimmertier. Los, mach, beeil dich, wir haben Zeit, haben wir. Müssen uns beeilen, wenn wir den Zug von denen, die uns etwas bedeuchten und von denen, die uns Trieb und Feuer sind, noch erreichen wollen. Bahn nicht versäumen, wir haben keine, wenig, noch eine Viertelstunde, wenn der Zug Verspätung hat. Den Zug versäumen, Abfahrt 6.19 Uhr. 6.18 Uhr, morgen früh Wecker schellen. Gleis 1, Bad Sexy, Osterhagen, Scherzberg, Nordheim, hier Wortheim. Etwas unternehmen, Koffer aufgeben, Fahrkarte, Aufbruch, helle Taschentücher, die gehören dazu wie die Tränen, nun weint man nicht gleich, und helle Taschentücher und helle Tränen, lehnt sich an meine Schulter, verspricht mir Treue und Treue, ja, wenn die Leute reden, da der Tag lang ist, reden, wenn die Nacht lang ist und die Nacht kurz und der Tag lang ist, Schnaps sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort, für trocken und nass erlöse uns von dem Übel, zur Hölle und am dritten Tag noch keine Post bekommen, sicher vergessen. Aber warum hat man mir kein Telegramm geschickt? Oder man hätte mich anrufen können. Andere rauchen, Nichtraucher, beim Stehen festen Halt suchen. Das Mädchen Kosemarie, verdammt in alle Ewigkeit, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jenseits von Eden an einem Tag wie jedem anderen. Hinlegen und liegen bleiben, hinlegen und liegen bleiben und liegen bleiben, liegen bleiben. Das Wasser im Mund, Schreie mit Händen, man schüttelt sie mir, unterhält sich über die Sonne. Vogel lachen, Regen und Blätter lachen, Vogel sterben, vielleicht in drei Tagen, Melodie d'amour, denn ohne Liebe ist das Leben nicht, und wie man in den Wald ruft, so schallt es wieder in die Wüste gehen, in die Wüste eingehen. Wir als ich, als wer, als der und die. Eine Stimme hören, eine Stimme redet, wenn ich spreche, unsere Körper sprechen, unsere Körper sollen ununterbrochen, sollen sprechen miteinander, sprechen, um nicht miteinander reden zu müssen. In drei Tagen. Im August nach Paris fahren oder Bad Sachsa. Von den blauen Bergen mit der Brille auf der Nase, die guten alten Zeiten. Ja, noch Zeit bis dann. Es war einmal ein Prinz und ist nicht mehr. Trafen uns gewöhnlich auf dem Platz vor der Buchhandlung. Oder verwechsle ich? Konnte man keine Bücher, aber Andenken kaufen. Und Gehstöcke mit Nägeln oder Holzteller mit eingebrannten Sprüchen. Wappenbemalte Weingläser. Trink mäßig, aber regelmäßig. Durst ist schlimmer als unser täglich Brot, gib uns heute Heimweh und vergib uns unsere Coca-Cola. Drops, Pfefferminz, Coca-Cola, Drops, Pfefferminz, Schokolade. Landkarten, Halstücher, auf denen die Orte der Umgebung abgebildet waren. Warzfeld, Schalkenried, Neuhof, Osterode. Oha, Raunlage, Torfhaus. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Aussichtstürme, alte Ratshäuser, Wildgehege, Raststätten. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und wie man in den Wald ruft, so schallt's auch wieder raus. Morgenstund hat Gold im Mund. Abendrot, schlecht Wetter droht. Oder so ähnlich, oder so umgekehrt. Und ich liege wach und schlafe nicht und schlafe und liege wach und kann nicht schlafen und liege wach und träume wach. Doch ich habe mir sagen lassen, aber man lässt sich viel sagen, wenn der Tag lang ist. Und man lässt sich gerne viel sagen, weil die Tage recht lang sind. Manchmal, oft, aber auch nicht. Und wenn die Nächte lang sind, ist niemand da, der einem etwas erzählt. Und dann erzählt man sich selbst etwas und erzählt sich Geschichten und man macht sich was vor, wenn die Nacht lang ist. Und der Tag lang ist, auf den Markt gehen, in die Markthallen, aber erst um drei, vorher nichts los. Dann wird ausgeladen und ausgeladen und dann wird ausgeladen und gepackt und gestapelt und gestapelt. Aber man kann in eines der vielen Bistros gehen. Un vin blanc sec, s'il vous plaît, merci bien. Es ist gleich 12. Werde wohl zu Fuß nach Hause gehen, werde ich wohl müssen. Aber vielleicht warte ich bis morgen. Früh fährt die Metro wieder. Aber kann auch laufen, wenn ich mich nicht betrinke. Un autre vin blanc sec. Kann ich auch gehen. Rue de Rivoli, Bastille, Boulevard Diderot, merci. Es ist bald 12. Diderot und Rue de Fleurus und Rue de Fleurus, Place de la Nation, Minestrone, Gare de Lyon, Rue de l'Odéon, Sylvia, Rue de Fleurus, Gertrude, Diderot, Jean-Pierre. Halb eins und halb bis eins. Von halb bis zwei. Jetzt fährt keine Metro mehr, es fährt keine Metro mehr. Von den blauen Bergen in den Straßen schwimmen Leichen. Von zwei bis halb drei, un vin blanc sec, un autre vin blanc sec. Und drei und halb und keine Metro mehr. Mit den aufgeschlitzten Bäuchen, mit der Brille auf der Nase, vier, halb fünf, un muscadet, keine Rückkehr. Leute, die schreiben an den Tischen in den Bistros auf der Straße, schreiben aus Sandhimmeln uferverlorene Briefe. Neben den Zungen nahe unter dem Speichel die leeren Worte und die leeren, ausgelutschten, gebrochenen, zerfallenen, taubenblinden Worte und die leeren Gesten neben den Betten nahe dem Speichel unter den Lippen hinter verschlossenen Stirnen sicher noch weit, noch weiter sprechbar in den Gesten. Von Lauten ans Meer, von Lauten ans Meer, in den Körper zur Nacht, Kehlen, Kehlen, über den Lippen, in den Zähnen, atmen, atmen, Kehlsprechen, Fortsprechen, Zusprechen, sofort, sprich nicht nachlassen unter den Worten. In verschlossenen Türen, in verschlossenen Zimmern, in verdrossenen Worten. Schenk uns, denke oft, vergessen an dich, wie auch wir, sollte dich vergessen, unsere Schuldigen, wenn ein Taschentuch die Nacht mit einem lang ist, bestimmten Parfüm und eine Landkarte wenn mit der Tag Orten lang ist und Flüssen, Tag Namen und von Städten, Nacht Dörfern, lang sind, Meeren, sollte dich vergessen, vergessen. Jetzt man reden in drei Tagen sehen und vielleicht und sicher vielleicht sicher der Himmel blau und vielleicht die Sonne Erde und die Erde leicht vielleicht ein jeder oder auch in seinen man wird Erinnerungen sehen und in vielleicht Straßen scheint die Sonne Namen und von in drei Tagen Straßen die Sonne und sicher Namen vielleicht von sicher Namen und der Himmel Namen natürlich von in drei Freunden Tagen und der Himmel Städten blau und Zügen vielleicht und die Sonne Flüssen und die Sonne Bergen locker und die Erde Wäldern und die Erde Plätzen leicht Alkoholtest einen Fuß Augen schließen, vor den anderen auf dem Strich gehen, mit geschlossenen Augen einen Schritt, einen Fuß Leute vor den anderen, und vor den gesehen. Anderen. Vielleicht scheint die Sonne auf dem Rücken liegend nun sprechen und jemand macht eine Aufnahme. Weiterhin Wort fahren und jemand so und anders erzählt und so und ähnlich eine Geschichte dem einen gleich und jemand erzählt dem anderen ähnlich eine Geschichte dem anderen gleich und jemand dem einen anderen so und eine Geschichte und so oder so jemand und so oder so eine Geschichte und so eine Geschichte Geschichte und nicht so nur keine mehr nur keine Geschlichten es wendet sich alles zum Richten Gleis 7, 8, 1 Hauptbahnhof, na kurf mich, ich kost nichts, ich kos dich. Wir weichen, gib Zeichen, ruf an oder schreib einen Brief, eine Karte, ein Telegramm. Telegramm oder Brief, vielleicht angerufen. Hätte er doch angerufen, vielleicht noch geschlafen, nicht gehört. Auf Toilette, Leitung gesperrt, Rechnung nicht bezahlt, zu spät bezahlt, noch bezahlen. Mahnung wegen widerrechtlichen Alko-Oho-Klogenusses, besser zum Augenarzt. Am besten morgen gehen, Brille verschreiben lassen. Sehe immer weniger, nette, na lassen wir es. Es führt zu nichts. Oder eine Nachricht wird immer schlimmer. Nett zu nichts. Komme morgen, komme bald, ich warte, werde warten, dir schreiben. Komme morgen, komme bald, komme morgen, komme bald, komme bald. Lass uns lieben, uns sprechen. Wir werden, was werden wir alles, was könnten wir? Komm, lass uns kommen, uns sprechen, uns sehen, wenn's dämmert, wenn's dämmert. Komme morgen, komme bald, ich warte, werde warten, dir schreiben. Ich warte. Werde warten. Anlauernd Postwarten schreiben. Was nun, was dann, was wieder dann und wann, was das, was wo, was wann, was warum, so und warum nicht anders. Eine Stimme, die antwortet, wenn ich weine. Eine Stimme, mit 17 die antwortet, weint man nicht. Weine. Kindertränen sind nicht aller Tage nicht. Abend. Kindertränen sind aller Tage und Abend. Stimme, wenn ich und wach weiterhin und stimme und weiterhin und nur noch ein Meer von und an, wenn ich wach verzweifle und wach und heule und Zeitungen laure mit Schlüsselklimpern. Jetzt und alle Zeit in Ewigkeit, neben mir auf dem Rücken auf meinem Bett. Jetzt und alle Zeit und alle Nacht. Wenn Nacht lang und Tag lang und Tag lang und Tag lang Nacht und Tag lang Nacht lang Nacht, Nacht lang, lang Nacht, Nacht weiter als Nacht weiter nichts als weiter nichts, nichts als nichts, weiter als Nacht weiter lang als Tag, Nacht wie, lang, Tag wie Nacht lang und Tag lang Tag und kein Tag und kein Ende und kein Ende und kein aber weiterhin geplagt von Namen im Namen von Namen warten weinen träumen sprechen Namen warten, Namen sprechen, Namen träumen, Namen Sprechen, Namen, träumen, Namen, weinen, Namen, warten, Namen, träumen, sprechen, Namen, träumen, weinen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen, Namen. Namen. Ach, Michel, lieber Michel, mein. Oh, give us laughter, gib vergessen im Michaelend. Ach, Michel, wenn ich schlafen gehe, 14 Bänglein um dich stehen. Ach, Michel, nun fang ich gleich an zu weinen. Nun fang doch nicht gleich an zu weinen. Aber wer weint denn gleich? Nun fang doch nicht gleich an zu weinen. Nun fang doch an. Aber wer weint denn? Tränen sind auch keine Lösung. Nun wer, na, na, ei, wer, ach komm, nein, wer weint denn gleich? Ach, nun fang doch nicht an zu weinen. Nun fang doch an zu weinen. Nun fang doch an. Nun fang fang doch... Wer weint denn gleich? Nun fang doch an... Komm, lass... Komm, ach. Heute weint man nicht, geht vorbei. Kindertränen wählen nicht. Allein geweint. Kindertränen tölen nicht. Sucht sucht Demut. Schwül die Kälte betrachten. Wer sagt es noch? Wer wagt es noch? Auf Bahnsteigen einschweigen. Ab und zu Schauer, Temperatur bis zu 16 Grad nachts unter Null, leichter Frost in 3 Tagen. Vielleicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht, nicht. Lach doch mal. Wer wird denn gleich mit 17 weinen? Heute weint man nicht. Geht vorbei. Gib, O Herr, uns endlich vergessen. Ob er weiß, ob er braun, ob er größer, ob er blond, noch der Alte, veränderst dich. Hast dich gar nicht vergessen. So und so oder so und so. So hin und hin und fort und hin fort, so weiter weit ist das Meer, Meer. Habe nie ein Meer gesehen, habe Städte und Straßen und Leute und Städte und habe Lärm gesehen und Leute gehört und nie ein Meer gesehen. So Meer ist sicher vergesse, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch doch, vielleicht nicht, vielleicht, nicht, vielleicht ja, vielleicht. Man kann nie wissen, kann man nie vielleicht. Vielleicht, wie leicht, vielleicht andauernd vielleicht. Und weil und wie. Und warum? Und vielleicht, und vielleicht, und vielleicht, und vielleicht, vielleicht. Vielleicht immer vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Sicher, vielleicht, sicher. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Dem einen gleich, dem anderen ähnlich, dem anderen gleich, dem einen anderen so. Nicht so oder so, sondern so, und nicht so und so, sondern so. Und nicht so und so, sondern so, und nicht so und so, sondern so und so. Zusammengebrochen. Man trägt mich zu, zweit, auf den Flur. Hinter ihm wischt der Kellner das Blut auf. Zwei Nachtgestalten laden mich in ein Auto. Gebrauchtwagen nur vom Fachmann. Sie fahren Namre ans Meer, dort kippen sie mich in die Wellen, dort wippen die Wellen. Laden mich in ein Auto, hinter ihm wischt der Kellner das Blut auf. Man trägt mich zu zweit auf den Flur, in den Flur. Ist zusammengebrochen, gebrochen. Man trägt, wer die Kosten, zu zweit mich auf ihn den Flur. Hinter ihm Kellner, Blut. Zwei Nachtgestalten laden sie in ein Auto. Fahren uns ans Meer. Dort kippen sie in die Wellen, in Wellen, die Wellen. Schritt, Nacht, Kehlsprechen, Schlaf, sprechen, Meer, Meer, weiterhin, weiterhin, Sprache, zuschütten, Gesten, Worte, sprechen, aber, atmen, Auge, Worte, zuschlafen, weiter, Gesten, Körper, Speichel, nachlassen, aber, Auge, doch, Speichel, mehr, weiter, atmen, Lippen, in, mehr, Auge, doch, schau, schau, üb immer treu und kläglich Leid, für'n Vatertand sterben ist süß gefallen, fein Volk, ein Reich, ein Fürherr, heil dir im Sicherkranz, Gott, wir preisen deine Stärke. Lernt man nie, lernt man aus, zu null für Fortuna. Erzähl schon, sprich, rede, rede weiter, rede in einem Fort. Die leeren Worte in den Zähnen atmen, atmen. Wer? Wo? Wo? Wann? Wo? Wann? Und wann? Wann? Wo? Und wo? Und wann? Und wo? Und warum? Und warum? Warum nicht? Und warum nicht? Und warum? Wir hätten miteinander sprechen können, wir hätten dies oder jenes tun können, wir hätten da und hier und wir hätten da sein können. Was hätten wir alles tun können hinter verschlossenen Erinnerungen? Sprich weiter, sprich weiter, um nicht miteinander zu sprechen. Wir hätten sprechen können, miteinander vorbei. Eine Schallplatte auflegen, nicht miteinander. Schallplatte. Sprechen auflegen. Sprechen verlegen, sich legen. Komm, lieben uns lieben in Steinen von Weitem, wenn Sonne, wenn Regen. Schulterblätter blättern, um nicht miteinander, mit zweinander sprechen zu müssen. Stunde Zeit, noch eine Stunde, noch eine, noch Stunde, Zeit, Zeit. Aneinander vorbei, um nicht miteinander sprechen zu müssen. Montag 1:30, Rechtsanwalt, abends nach 7 Gertrud anrufen. Dienstag Wäsche abholen, Schuhe zum Schuster, Mutter treffen im Kaffeehaus, Mittwoch frei. Donnerstag Frankfurt, Freitag Heidelberg. In Notizen blättern, um nicht miteinander mit dem Gesicht in den Steinen vom Wetter sprechen zu müssen. Sprechend weiterhin Wort fahren, so und anders und so und ähnlich dem anderen gleich dem einen anderen so und so oder so und so oder so und nicht so und so, sondern so und nicht so und so, sondern so und nicht so und so, sondern so und so sondern so und so und nicht anders als so und nur so und nur so und so und so. Lotzige, schnotzige, schmotzige, dotzige, singende, klingende, dingende, mingende, hingende, wringende, winkende, Geschichten, die wachsen und gefüttert werden und gesäugt werden und gepflegt werden und ihren gesäugten, gepflegten, genährten, gebrannten, geschwenkten, gelähmten, gewaschenen, getrockneten, gewürsteten, genähten, gebügelten, geschweißten, frisierten, satten, hungrigen, durstigen, frisierten, sauberen, schmutzigen, klebrigen, glatten, rauen, weichen, heißen, warmen, kalten, sonnigen, bestellten, abgelehnten, eingeschickten, kommentierten, kritisierten, polemisierten, kastrierten, paralysierten, propagierten, sanktionierten, profanierten, sympathisierten, praktierten, alliierten, versierten, suggerierten, elektrisierten, kolonisierten, vibrierenden, fluktuierenden, suggerierenden, eckigen, flächigen, gleichen, parallelen, diagonalen, resultierenden, chargierenden, gedruckten, geprellten, besiegten, verlierenden, gewinnenden, endenden, beginnenden Geschichten, welche erzählt worden sind und erfunden worden sind und erfunden erzählt worden sind und weitererzählt worden sind und nacherzählt worden sind und wieder nacherzählt und wieder weiter hin und her und vor und zurück erzählt worden sind und in der Erzählung vergrößert worden sind und vergrößert nacherzählt worden sind und in der Erzählung wuchsen und in der Wiedererzählung wuchsen und in der Nacherzählung wuchsen und wuchsen und weiter wuchsen und weiter ohne aufzuhören wuchsen und so und anders und so weiter und anders weiter und weiter ohne anzuhalten wuchsen und sich über den Kopf wuchsen und nicht mehr anhielten zu wachsen und wachsen, weiter wuchsen. Vor langer Zeit, es war einmal und ist nicht mehr Geschichten. Schön und schön mit Zähnen. Von Morgen zu Abend sterben, Mittag sterben, Morgen und Abend und sterben, Morgen und Mittag und Morgen und Abend und Mittag Tag und Mittag für Tag und für Tag und Mittag für Tag und für Tag und Abend. Tag für Tag. Die Nacht, die summt von Erinnerungen, die aufheult von Erinnerungen, die spricht, die redet, die lacht, die weint, die dröhnt, die stöhnt, die quietscht, die trietscht, die ächzt, die lechzt, schlägt, leckt, die wankt, die fällt. Stimmen, die reden, reden, vielleicht Rauchträumen von Geschichten, vergangenen wie zukünftigen Geschichten, wie von erfundenen oder sich begebenen Geschichten, träumen. Reden. In den Kehlen, über den Lippen, in den Zähnen, atmen, atmen. Fortsprechen, zusprechen, sofort, sprechen. Kommen, warten, sprechen, warten, reden, reden, kommen, reden, kommen, warten, sprechen. Zu vollen, la, Augenblicken, blicken von auf. Kommen, reden, sprechen, warten. Alles wird seinen Lauf nehmen und seinen Lauf nehmen. Niemanden wecken, Kindertränen wählen nicht. In Triebwagen Richtung Bodenfelde, umsteigen in Kurswagen nach Köln, Anschluss nach Düsseldorf, wird abgehängt in Wuppertal oder Hagen. Lass uns wagen, es wagen, was schadet's, wem hilft's, vielleicht den Nachtzug, will seicht erschlafen, noch Zeit, noch weit zur Zeit, zu weit in eine Stadt fahren. Wir fahren in die Welt, wir fahren Sie auch zum Meer? Entschuldigen Sie, darf ich Sie, habe ich, glaube ich, kann mich, ich bin mir nicht sicher, auch täuschen, schon einmal gesehen auf der Straße im Omnibus. Durch Felder, nach Solingen, Wälder, Linie Wiesen, 51, Tettenborn, Platz 9, Koppeln, mit dem Führerwagen Erinnerungen verboten. An Personenzüge und Ferienbeginn. Zwischen zwei Zügen in Hamburg, in Stockholm, dort, hier und da miteinander reden? Wie alle Brunnen schweigen. Spricht zu mir, spricht in der Rue de l'Odéon, in der Blumenstraße, auf dem Rathausplatz, in der Richtlinien-Sichtung, mit dem Rücken kann auch erdrücken, zur Fahrtrichtung lesen. Und Teerschrift der Schüler, Kunstherrschrift des Familienvaters oder gesetzlichen Stellverkehrters, im Mantel vergessen. Können Sie mir bitte Feuer, mein Zeug vergessen, Koffer aufgeben. Einmal hin und zurück, Fahrkarte billiger. Speisewagen, Platzkarte, ein Fensterplatz frei. Zwischen Celle und Hamburg, über Uelzen, Lüneburg, leer. Schenk uns die nächsten Anschlusszüge. Vorsicht an der Bahnsteigkarte, hol jemand ab. Gleis 2, 6.18 Uhr, Nordheim umsteigen. In drei Tagen, wenn der lang, lang, kurz, kurz Briefträger einmal lang, kurz, kurz schellt, wirst du dich fragen, warum hat er mich nicht benachrichtigt? Er hätte ein Telegramm, wir hätten uns sehen, wir hätten uns fühlen, wir hätten sprechen können. Alles wird seinen Lauf, alles läuft seinen Lauf, sein Lauf, ein Koffer, ein Taschentuch, Augenblick von Blicken von Augen, Blicken von Blicken von Lippen. Und ihre Lippen? Und ihre Frisuren, und ihre Gesten, und ihre Füße, und ihre Schritte, Schritte, Füße, Beine, Röcke, Hosen, Hemden, Arme, Hände, Finger, Ringe, Ketten, Blusen, Hälse, Augen, Blicke. Hände von Kindern und Müttern und Mädchen und jungen Jungen, ah, du Lechzlenz. Wenn er schön und wenn er schön und wenn er doch intelligent und schön sein, ist aller Laster nahbang. Haut an Haut und belebt. Vielen Dank, rauchen Sie auch ab und zu? Mit 10, noch nie gesehen? Ob wenn, es noch weit, wie lange werden wir in einer Stunde, werden wir noch nicht Zeit haben, da sein, nur nah sein? Ich flehe was, was du nicht flehst und sehe das nicht, was noch kommt. Komm, gib uns, schenk uns einander, sei nett, komm, sei nett in verschlossenen Zimmern. Denn wie man sich bettet, so liegt man und man liegt so, wie man sich bettet und man bettet sich so, wie man liegt, wird man gebettet und gelegt. Man geht vorbei, sich Feuer, wenn der man Tag spricht lang vom ist Wetter, und trinkt Kaffee steht und das trinkt Wasser Bier unter den und Kaffee und Kaffee schreie, und Bier und schreie, trinkt und trinkt zischt, und wartet man und trinkt und wartet über die Sonne, und wir und hinlegen treten und ein. Und liegen bleiben, wir setzen hinlegen, uns, man gibt sich liegen Feuer, bleiben, Wasser liegen unter bleiben, den Augen, liegen Weine, bleiben, nun fang doch Wasser nicht an zu weinen, wendet sich ab, man geht schneller vorbei über den Augen, schreie, nicht mehr, schreie nicht mehr, man grüßt mich, man spricht vom Wetter und spricht von der Sonne und gibt sich Feuer, man unterhält sich übers Feuer, man grüßt mich, ich schreie nicht mehr, man geht schneller vorbei, man geht vorbei, schneller vorbei. In 3 Tagen, vielleicht auch früher, in 3 oder 2, wer weiß, und wenn schon morgen auch auf Bahnsteigen einschweigen, wer kann's vielleicht und keine wissen, Worte, da habe ich einfach Wein, Lach, feine Worte her, der feinen Worte mehr, mach's gut, nimm's nicht so tragisch, auch vorbei. Viel Glück. Sonnenbrille, Flanellhose, grau-schwarze Socken, Sandalen, ein Gebet zur Nacht, 14 Englein um mich stehen. Was? Was? Blond? Wo nun so? Kurzlächeln, Filmriss, flüchtig, dort und dort, da, da, die, wann, vorher oder nachher, was Wetter war's, wie lange, wie, Stimme, Leben, Liebe. Glück, vergessen, Erinnerungen, Erinnerungen, Hände von Knaben schmal, vorbei. Aneinander, aneinander liegen, Hautfühlung, Tuchschwülung. Es war einmal und ist nicht mehr, war niemals. Was, wann? Zart, schlank mal, Speichel, Haut. Michael, Wolfram, Gotthard, Gisela, Britta, eine und keine, irgendwie, wann, wo, auf mich, auf dich, auf ihn. Locker und leicht, und die Sonne scheint, und der Himmel, und die Sonne scheint, und der Himmel, und der Blau, und eine Aufnahme, jemand, ein Fremder, und jemand Aufnahme, ein und jemand eine Erinnerungen aus Augenblicken, von Augen, Auge um Auge, und Haar um Haar. Geruch von Körpern und Geruch von Liebe und Handtüchern und Parfüm und Strümpfen und Geruch und Geräusch der Liebe und Liebesräusch und Lärm der Nacht. Was? Blond? Blondes Haar, nimmermehr. Sollten uns treffen, ein jeder in seinen Erinnerungen, in Straßen und Namen von Straßen und Namen von Namen und Namen von Freunden und Städten und Zügen und Flüssen und Bergen und Wäldern und Plätzen um 5, um 6. Morgen, gestern, heute, nie. Sprechen. Wenn wir, wenn. Wenn wir, wenn. Sprechen. Vielleicht. Von Weitem. Was sollte man sagen? Worüber sollte man sprechen? Was gibt's zu bereden? Was sollte man sprechen und tun miteinander? Aneinander vorbei, ein jeder für sich, vor sich hin, ein jeder für sich, vor sich hin, aneinander vorbei, nicht zusprechen, nicht zuschlafen. Was nun, was dann, was wieder dann und wann? Körper, Wörter, Wörter, Körper, Körper, Wörter, Wörter, Körper, Körper, Körper, Wörter, Körper, Körper, Körper, Wörter, Körper, Körper, Körper, Wörter, Körper, Körper, Körper, Wörter, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, Körper, miteinander, einander, ander, er, der, komm, ach, er, erst, oder, man, ein Fremder, er, oder, ein Fremder, entfernter, Freund. Rotor Radio von Ferdinand Krivet mit Marian Funk, Janusz Kotschaj, Janusz Torp, Ilja Plättner, Max Voite. Ton und Ton und Ton und Ton und Ton und Ton und Ton und Ton und Ton und Ton und Ton und Ton und Ton. Technik: Alexander Brennecke, Jens Eisbein, Daniel Sloty. Regie, Assistenz, Christoph Richter. Regie, Ferdinand Krivet. Produktion, Deutschlandradio Kultur mit dem Westdeutschen Rundfunk 2012.